Extras anbieten. A6b. Die Gäste sind mit der Bewirtung unterschiedlich zufrieden. Was sind die Gründe? Hören Sie und machen Sie Notizen. Dialog 1. Haben Sie noch Wünsche? Nein, danke. Das war ein vorzügliches Essen und der Nachtisch hat köstlich geschmeckt. Ihr Restaurant kann man weiterempfehlen. Außerdem ist es sehr gemütlich. Das freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Darf ich Sie zu einem Dessertwein einladen? Gern. Bitte sehr. Zum Wohl. Danke vielmals.